froh, dass jetzt Tommy das nicht mitbekommt. Na was denn jetzt? Jetzt oder was? Thank you. Spulen mögen kein Jazz, denn was in Gottes Namen mögen Sie dann von meiner Haustür scheißen? Damit dein Helm mit ihrem Rollator darüber ausrutscht und voll in die Scheiße fällt, ist egal, Klaus, ich weiß immer, was du uns damit sagen willst. Du wirst mir gleich erklären. Das heißt, wir kommen jetzt...